herzlich willkommen zum Uncast Episode 220, das Maxus, genau. Ja, sehr interessante Sachen über das neue Nexus 6, ja, zumindest mal die Gerüchte, ja, war interessante Infos. News, ja, war irgendwie diese Woche nicht wirklich was ganz Interessantes drin, ja, dreht sich irgendwie alles um ein paar Sachen immer nur. Hat richtig Schwierigkeiten, da was Vernünftiges zu finden. Was ist da los? Ja. Und langsam müsste es doch vorbei sein mit dem Sommerloch. Ja. Das geht auch für die Community. Ja. Ich habe schon verzweifelt auf Google Plus nach Sachen gesucht, habe aber trotzdem was Interessantes gefunden. Ja. Und eine App der Woche der besonderen Art, die es noch gar nicht gibt. Ja. Also ihr seht jede Menge Überraschungen diese Woche drin im Uncast und ja, eine Überraschung war ja für mich jedenfalls, dass es tatsächlich festzustehen scheint, dass es ein Nexus 6 geben wird von Motorola. Jawohl, wie viele Leute haben darauf gewartet? Ich letztens aber überhaupt nicht mehr, ja. Aber die Leute in den USA, ja, die überschlagen sich da tatsächlich immer noch, obwohl Motorola ja von dem chinesischen Lenovo jetzt gekauft wurde, ja, aber der Patriotismus hält da natürlich alle möglichen Stand, ja. Aber interessant sind meiner Meinung nach dennoch die Sachen, dass eben das Nexus 6 jetzt weder von Samsung noch von LG noch von HTC kommt, sondern eben von Motorola. Unglaublich. Der Codename des Motorola-Produktes ist übrigens Shenmue. Ja, das erinnert mich irgendwie an Sheldon Cooper. Ich weiß auch nicht, was, warum, ne? Shamey, ja, vielleicht, das Sheldon und Amy, ich weiß. Also, schon ein bisschen komisch. Die technischen Daten scheinen auch schon irgendwie größtenteils wohl verlässlich geleakt zu sein, ja. Das wird für viele ein ganz interessantes Problem ergeben, ja. Aber dazu komme ich jetzt gleich. Also Nexus 6, niemand hätte damit gerechnet, dass das auch dann wirklich heißen würde, ja, 6 Zoll Display. Aber offenbar ist genau das passiert. Das darf nicht wahr sein, ja. Ob das jetzt Zufall ist oder nicht, wer weiß das schon, ja. Aber das Nexus 6, so heißt es überall, wird ein 5,92 Zoll Display haben, ja. Und im Prinzip ein ja skaliertes Moto X sein, Motorola Moto X, ja. 13 Megapixel Kamera soll es besitzen, QHD Display Auflösung, das heißt also mit 2560 mal 1440 Pixel pro Inch, jede Menge Pixel, die da wieder herumgeschoben werden müssen. Das sind 489 Pixel pro Inch und ein 3200 Milliampere Akku ist da drin. Deswegen braucht es auch ein bisschen Power. Da wurde ein Snapdragon 805 Prozessor eben verbaut. Die Bezeichnungen halten sich jetzt Nexus 6, Nexus X, ja, und eben dieses Shenmue als Codename wurde das offenbar verwendet, ja. 3 GB Arbeitsspeicher runden das Ganze ab, diese technischen Daten, die sich sehr gut anhören. Es gibt ein Modell mit 32 GB Speicher. Ich hoffe, da wird es auch eins mit 64 geben. Auch das halte ich mittlerweile für schon erstrebenswert, ja. 4K Video fähig, ja, für wen das auch immer gebraucht wird, ja. Und eine 2 Megapixel Front-Facing Kamera wird zwar keine Selfie-Fetischisten jetzt zu Freudensprüngen hinreißen, aber immerhin ist es okay. Tja, und damit haben wir ein Problem. Ja. Mir können ja die Handys irgendwie nicht groß genug sein. Ja, ich telefoniere aber auch nicht viel damit, sondern ich nutze die Sachen eben, oder ich nutze das Gerät eben für andere Sachen. Und deswegen bin ich ja auch letztendlich dazu übergegangen, statt eines Telefons nur noch ein Tablet mitzunehmen. Ja, mit 9 Zoll. Das ist natürlich absolut nicht für normale Anwender durchzuführen. So, das habe ich auch schon gemerkt in der Praxis. Ja, logisch. Bei so einem Phablet ist das vielleicht noch was anderes. Ja, Phablet ist nun mal ein Begriff, so blöd, dass sich auch anhört, ist nun mal so. Ja, Phablet. Da kann man das noch, naja, kann man sagen, irgendwie kriegt man es ja vielleicht doch noch in irgendeine Hosentasche oder Jackentasche rein. Ja, kann man also vielleicht noch so mitnehmen. Muss man nicht immer einen Rucksack oder eine Tasche mitnehmen, um das Gerät reinzutun. Aber dennoch ist natürlich die Frage, 5,92 Zoll, ist das denn massenmarkttauglich? Die Note 3, Note 4 von Samsung, Galaxy Note 3, Note 4, die haben natürlich gezeigt, dass es durchaus einen großen Markt gibt, der angesprochen werden kann. Ja, auch andere Firmen haben ja sehr große Handys im Sortiment. Nicht zuletzt eine große Firma aus Cupertino hat jetzt auch gezeigt, dass es, dass sie selbst da sie nicht mehr den Widerstand aufrechterhalten konnte, ja, gegen diese großen Telefone und dann eben auch ein, ich glaube, ein 6 Zoll Gerät ist das rausgebracht hat, ja. Auch wenn es ein bisschen, naja, biegsam ist, ich leider nur nicht mehr zurückbiegen, aber wie auch immer, ja, auf jeden Fall ist es ein Trend, ja, ein Trend. Aber das Problem ist nun mal, dass diese Größe durchaus Probleme geben kann im Massenmarkt. Da müssen wir mal schauen, wie das dann wirkt. Der Rahmen ist relativ klein gehalten, also es wird nicht viel vom Gehäuse jetzt verbraten von der Größe. Wenn man es dann so vergleicht mit zum Beispiel etwas älteren 5 Zoll Geräten, dann könnte man sagen, er ist fast gleich. Ja. Mag sein, dass das dann wieder ein bisschen das Ganze relativiert. Erwartet hat man ja zuerst mal ein 5,2 Zoll Display. Da hatten schon einige gesagt, oh, das ist aber vielleicht ein bisschen viel. Und jetzt wird es eben ein 5,92, also im Prinzip ein 6 Zoll Bildschirm sein. Ja. Phablet, also kein normales Handy mehr. Ja. Natürlich wird das Gerät mit Android L kommen. Von daher wird es schon allein aus dem Grund erstmal das Referenzgerät sein, ja, das erste Gerät mit dem Android L, da wird sich dann also alles drauf konzentrieren. Ich selbst bin natürlich, zwei gesagt, ich selbst sag genial, bestes Nexus ever, ja, der Hammer. Wenn ich gewusst hätte, dass ein 6 Zoll Nexus rauskommt, ja, hätte ich vielleicht sogar noch mit dem Tablet gewartet, ja, bei das dauert ja noch und hab das jetzt schon lang im Betrieb. Also es ist wirklich eine schöne Sache. Ich finde es perfekt, optimal. Ja? Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob es jetzt wirklich für den Massenmarkt tauglich ist. Die Frage ist nämlich jetzt dann, wo will Google hin? Was für einen Markt will Google hier bedienen? Und was wird jetzt aus der Nexus-Linie? Ja, also bisher, also am Anfang war es ein Developer-Gerät, ein Entwicklergerät, ja, wo eben als Referenzplattform für Entwickler gegolten hat und das wurde auch gut genutzt. Dann hat sich das Nexus durch die Nachfrage von normalen Kunden, ja, als normales Handy für den Mainstream auch etabliert. Ja, die Nexus-Geräte sind in jedem besseren Handyladen zu bekommen. Ja, das Nexus 5 beispielsweise und auch der Vorgänger des Nexus 4, das ist also absolut kein Problem. Und da hat man eben gesehen, dass durchaus Nachfrage besteht bei Nexus-Geräten für oder in der normalen Bevölkerung. Diese Abkehr, sage ich jetzt fast schon mal, gegenüber vom Mainstream, ist schon interessant. Es ist zwar keine komplette Kehrtwende jetzt, aber ich denke doch schon, dass man sich bewusst ist bei Google, dass man mit einem 6 Zoll Gerät eventuell nicht so viele Leute ansprechen kann wie mit einem kleineren Gerät. Vielleicht meint Google auch, nachdem Apple ja jetzt das 6-Zoll-Gerät rausgebracht hat, dass es jetzt auch massenmarkttauglich ist, ein so großes Gerät zu bringen. Und das kann durchaus auch sein. Ja, aber man darf nicht vergessen, dass es auch noch kleinere Geräte, neue kleinere Geräte von der Firma aus Cupertino gibt, ja, die zeitgleich auf den Markt geworfen wurden. Von einem kleineren Nexus, das zeitgleich rauskommen wird, da weiß jetzt eigentlich niemand davon. Und deswegen bleibt die Frage, was eben Google damit bezwecken will. Das Nexus 9 wird ja das Tablet sein von HTC. Das hatten wir ja schon in der letzten Zeit ausführlich besprochen. Und damit wird also ein großes Tablet und ein Phablet kommen. Ja, von einem Telefon ist, wie gesagt, nichts zu sehen. Mal davon abgesehen, dass es natürlich äußerst interessant ist, dass Motorola dieses Gerät produziert, stellt sich dann halt die Frage, was ist bei Motorola, was ist da los, ja? Das Telefon muss ja schon längere Zeit geplant gewesen sein. Klar, muss ja die Displays auch beschaffen, etc., etc. Von daher wundert mich das auch, denn bisher ist ja Motorola, ich möchte fast sagen, hat ein Comeback nach dem Kauf von Google erlebt, mit der Veröffentlichung von den Moto X beziehungsweise eben von den Moto G und so weiter, die eben eher kleiner waren. Die waren recht klein und das gab dann auch immer wieder Leute in der Mainstream-Presse, aber da habe ich ja gesagt, da zum Beispiel bei Android Central ist das ziemlich deutlich, das ist Motorola und deswegen ist es geil, ja. und gleich in anderen, bei anderen Handys heißt dann, ja, das wäre mir dann aber zu klein. Und bei Motorola heißt dann, ja, das ist gut. Aber trotzdem war es ja so, dass genau in diesem Bereich, nämlich in den etwas kleineren Handys, für die Leute, die sagen, nee, ein Handy, das darf nicht zu groß sein. Ja, gibt's ja immer noch. Hat sich zwar deutlich verringert, die Anzahl, aber die gibt's immer noch. Und deswegen ist es ja auch in den USA gar nicht schlecht verkauft worden. Bei uns natürlich absolut im Promillebereich, logischerweise. Also da nichts groß gerissen hier. Ja. Aber dennoch muss ich sagen, das war ja bisher die Domäne von Motorola. Und jetzt bringen die den Hammer hier raus. Ja, das Phablet. Boom. Das ist schon ein kleiner Kulturschock. Ja, und auch für die Leute der Nexus-Reihe, die jetzt nach Nexus 4, Nexus 5, Nexus 6, okay, jetzt erwartet haben, ein Gerät so mit 4,7, maximal 5 Zoll, ja, wo schon die Gerüchte mit 5,2 Zoll geheißen hat, nee, das ist mir zu viel, ja, hoffentlich nicht. Und jetzt, boom, 6 Zoll, zack, 5,92 Zoll, bam, ja, das ist schon ziemlich heftig. Deswegen, was wird aus der Motorola-Linie? Was wird aus der, aus der Nexus-Linie? Ja? Soll die weg vom Mainstream? Oder denkt Google, 5,92 Zoll wird jetzt den nächsten Mainstream, nachdem Cupertino auch sowas rausgebracht hat? Ja? Ich sag ungern immer, dass wir abwarten müssen. Ja? Weil ich tu da lieber ein bisschen spekulieren. Ja. Und ich denke mal, die Nexus-Linie soll nicht mehr den Massenmarkt ansprechen, sondern eben die Profis, die Entwickler wiederum, ja, die halt immer mehr mit größeren Screens konfrontiert werden und auch die Hardcore-Fans, sage ich mal, ja, die eben so wie ich sagen, okay, hier ein Handy ist heutzutage nichts mehr zum Telefonieren, ja, sondern das ist heutzutage ein tragbares Informationssystem, ja, und da ist es gut und wichtig, dass der Bildschirm auch groß ist. Mit kleinen Bildschirmen kann man eben so nichts mehr groß reißen, ja, so ist das nun mal. Und dennoch ist mir eben bewusst, dass es viele Leute geben wird, die dem ganz klar widersprechen werden, die sagen, ja hoppla, ich möchte mein Handy komfortabel mit mir führen, ja, das ist wichtig. Und ich kann nicht hier gucken, dass ich mir jetzt hier die so hier diese Arbeitsjeans, ja, oder Militärklamotten zuleg, wobei ich das immer sehr gut empfehle, Outdoor-Klamotten, Tracking-Klamotten, ja, sind immer cool für solche Sachen, ja, mit einer riesen Tasche, wo ich das Teil dann einstecken kann. Das sehe ich schon, dass es eben nicht so der Fall sein wird. Ja. Naja, aber ich bin trotzdem gespannt, auch auf die Kampagne, auf die Marketingkampagne, zu der kann man ja gar nicht sagen, weil die ja noch gar nicht vorhanden ist. Wie wird Google das Gerät präsentieren, das Nexus 6 dann? Wird es wieder Normalkunden ansprechen? Wird es Entwickler hauptsächlich ansprechen? Ja, wie wird es präsentiert? Wie wird es vorgestellt? Und mindestens genauso gespannt bin ich dann auf die Reaktion vom Markt. Ja. Und tja, was sagt ihr dazu, ja, eigentlich? Meint ihr, 6 Zoll Nexus-Gerät hätte für normale Leute eine Chance? Würdet ihr das kaufen, 6 Zoll, oder sagt ihr, nee, das ist mir zu groß? Ja? Oder sagt ihr dann auch, ja, nee, ne? Also das ist auf jeden Fall korrekt, richtig. Die Apps werden immer, die Spiele werden immer schöner, ja, da will ich einen richtigen Bildschirm haben zum Zocken, ja, und viel Text drauf und hin und her. Ja. Würde mich mal interessieren, was ihr dazu sagt. Viel Zeit ist übrigens nimmer, das soll schon hier offenbar im irgendjemand hat es gesagt, ja. Irgendwann im Oktober wird's erwartet, ja, wahrscheinlich Ende Oktober wird alles angekündigt und dann im November dann eventuell ausgeliefert schon. Und das ist ruckzuck, das ist bald, Leute, ja. Oktober haben wir schon bald. Wahrscheinlich schon, wenn ihr den Podcast hört, ist schon Oktober. Also das ist schon nicht schlecht, ja. Deswegen, wow, mein lieber Scholli, das ist ein Hammer. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Ganz so aufregend werden die News nicht sein, wobei ein paar Leute sich doch ganz tierisch aufregen über In-App-Käufe, ja, wie auch letzte Woche muss ich das Thema heute mal wieder ansprechen, denn es gibt wieder eine Änderung von Google. Also Google hat offenbar doch Angst vor den Wettbewerbshütern in der ganzen Welt wegen den In-App-Käufen. Ja. Wie ich schon vermutet habe, hat Google da jetzt wieder eine Änderung nachgelegt, denn es wird jetzt angezeigt, in welchem Preisrahmen In-App-Käufe liegen, und zwar beim Anschauen von den Produkten. Also ab dem 30. September wird bei allen Apps, die In-App-Purchases anbieten, ja, schon direkt auf der Detailseite von Google Play, im Google Play Store, angezeigt, wie die Preisspannen sind, von wie viel bis wie viel man kaufen kann. Also da tun sich auch dann manchmal ganz interessante Sachen auf. Letztens habe ich eine App gesehen mit einer Preisspanne von 99 Cent bis, haltet euch fest, $99,99. Anscheinend zum Maximum. Das muss man sich vorstellen. Man kann in der App per Knopfdruck fast $100 ausgeben. Und dass man das dann gleich am Anfang sieht, ist schon richtig. Natürlich hatte ich da auch dann gleich so, also die App, nein, sorry, das ist unmöglich, das geht gar nicht. Ja, das ist mir zu viel, das riecht mir nach Betrug. Und deswegen finde ich es ganz, ganz gut, dass eben hier jetzt das so angezeigt wird. Ich kann, wie gesagt, auf der einen Seite, ich habe es letztes Mal auch schon gesagt, verstehen, dass die Entwickler natürlich, die wollen ja Geld verdienen, ja, dass die da eben zu diesem lukrativen Modell In-App-Purchases immer wieder übergehen. Aber ganz korrekt finde ich das ehrlich gesagt nicht. Ehrlicher ist es, man verkauft dann lieber seine Software, ja, mit einem Festpreis und fertig, als dass man sich dann hintenrum hier, als dass man dann hintenrum angelockt wird, immer mehr Geld zu investieren und sich Sachen zu kaufen, wo man eigentlich für erwartet, dass die bei einer Software, die man dann holt, eben auch drin sind. Ja. Das finde ich eben gar nicht so toll. Und ich hoffe wir wirklich immer noch, dass der Trend vielleicht umgekehrt wird. Und vielleicht hilft das auch, den Trend ein bisschen zumindest mal abzudämpfen, Denn viele Leute werden schockiert sein, wenn dort steht, dass man sich in-App auch hier, dass man hier ein Vermögen ausgeben kann. Und das öffnet einem vielleicht auch mal die Augen, dass das eben alles andere als kostenlos ist. Der Verweis musste ja sowieso schon weg. Dann hat Google ja sowieso schon gestrichen. Also In-App-Purchases-App, die sind nicht mehr als kostenlos gekennzeichnet, ganz klar, weil sie nicht kostenlos sind. Das ist ja mit In-App-Käufen. Und dass es eben nicht nur nicht kostenlos ist, sondern dass es da wirklich auch teilweise, nennen wir mal Klartext, Wucher ist. Meiner Meinung nach Wucher. Ja, überhaupt bringt Google momentan einiges ins Laufen. Ja, so sind zum Beispiel schärfere Vorgaben bei den nicht nur bei den Android-Geräten, da komme ich auch nochmal dazu, sondern eben auch bei den Apps jetzt im Gange, ja, oder in der Mache, sage ich mal. Beispielsweise gibt es jetzt ganz klare sogenannte Developer Distribution Agreements, ja, die ganz klar vorschreiben, was ein App-Anbieter machen muss, damit diese App noch weiterhin im Play Store bleiben darf. Genau, Google zieht die Qualitätsschrauben weiter an, ja, und sagt zum Beispiel, dass Entwickler, die Bezahl-Applikationen, also die kostenpflichtige Applikation oder In-App-Purchases anbieten, ja, nur 3 Tage Zeit haben, um sich bei einem Kunden zu melden, der zum Beispiel eine E-Mail an diese Firma schreibt. Ja. Und auch die Kontaktinfo muss korrekt sein. Auch das habe ich schon erlebt, dass bei einigen Anbietern weder die Webseite stimmt, noch die E-Mail-Adresse korrekt ist, die angegeben wurde. Das ist schon mal sehr, sehr komisch. Sollte das hier dann eben nicht der Fall sein und auch Verstoß gegen die Richtlinien stattfinden, dann wird Google diese App aus dem Play Store entfernen. Als Sicherheitsrisiko. Ja. Das ist wirklich äußerst interessant. Und ich denke aber auch, dass es notwendig ist, weil mittlerweile sind so unglaublich unverschämte App-Anbieter vorhanden. Da muss ich ganz klar sagen, lieber verzichte ich auf so eine App, ja, als dass man das mit einem solchen Geschäftsgebaren dann veröffentlicht und nichts dagegen macht. Ja, also ich ganz so schlimm finde ich es jetzt nicht. Ja. Außerdem gibt es auch noch ein paar Updates betreff der Marketing-Sprache, die da verwendet wird. Ja, damit man eben Apps besser promoten kann oder neue Funktionen eben kommunizieren kann, das ganz schnell und einfach gehen soll. Ja, was das genauer ist, wenn wir dann auch noch sehen in der Praxis. Und es gibt auch noch ein paar Anpassungen, was die Mehrwertsteuer für Kunden in der EU betrifft. Denn das ist auch so eine Geschichte. Ja. Da sieht es ja momentan eigentlich von der Ausweisung her ziemlich übel aus. Ja. Also, Da wird also auch noch verbessert. Ja. Also diese Entwicklerrichtlinien sind schon ein ganz schön starker Tobak erstmal, ja. Denn da müssen einige ihre Apps jetzt ein bisschen umgestalten, so dass die auch weiterhin noch im Marketplace bleiben können, im Play Store bleiben können, ja. Aber nicht nur die App-Entwickler haben damit jetzt zu schwitzen, ja, zu kämpfen mit diesen Regeln, sondern auch die Hardwarehersteller, ja, die müssen jetzt viel, viel mehr Sachen erfüllen, bevor sie eine Google-Zertifizierung bekommen, um dann zum Beispiel einen Play Store oder die Gmail-App zu bekommen, ja. Auch das finde ich gar nicht so negativ, wie hier beispielsweise in dem Artikel vom Google Watch Blog dargestellt. Ja, weiß gar nicht, was denn da über die Leber gelaufen ist. Ja. Es müssen unter anderem 20 Google-Dienste vorinstalliert sein. Ist eigentlich, hört sich zwar viel an, ist aber eigentlich für mich selbstverständlich, wenn ich ein Google-Telefon hole, also mit Google-Betriebssystem, dass dann eben entsprechend auch die Dienste von Google genutzt werden können. Man muss sie ja nicht nutzen, man kann die ja auch deaktivieren, ja, aber es sollte auch zur Kundenfreundlichkeit eben drauf sein, weil das mag zwar sein, dass es so viele Datenschutzbedenken und so weiter gibt, aber bei 80%, vielleicht sogar noch mehr, der Kunden, die wollen ein Handy, das muss funktionieren und fertig. Und da muss alles klappen. Ja, und da muss man einmal einen Google-Account eingeben und dann müssen alle Google-Dienste funktionieren. Deswegen hat man sich ein Handy gekauft mit einem Android-Betriebssystem. Und dann muss das eben auch funktionieren. Wenn andere Firmen was anderes machen wollen, ist das ja eine schöne Sache. Das dürfen sie auch nach wie vor. Die AOSP steht nach wie vor, kein Problem. Es geht aber hier um die Google-zertifizierten Systeme und Telefone. Und wer die eben möchte, dann muss sich dann eben auch an die Spielregeln von Google halten und eben auch einen gewissen Qualitätsstandard gewährleisten, damit es eben so weitergehen kann. Und das geht eben nur mit diesen meiner Meinung nach richtigen Regeln, die da gemacht werden. Jeder kann so ein System forken. Amazon hat's gemacht. Ja. Allerdings, was die Offenheit betrifft, natürlich zum Schlechteren, aber trotzdem. Chinesische Anbieter machen das oft, Meizu und alle möglichen. Ja, und da klappt es auch. Ja. Aber wer eben hier die in der Google Liga spielen mit Google zusammenarbeiten will, da muss ich dann eben auch an diese Vorgaben halten. Das ist ein ganz normales Geschäftsgebaren. Was ich auch immer wieder in der Vergangenheit kritisiert habe, ist eben, dass viele Anbieter, Hardwarehersteller Telefone auf den Markt werfen, ohne jegliche Qualitätssicherung, ja, mit ihrem eigenen Kram drauf und dann eben die Kunden im Regen stehen lassen, wenn die hier gekauft ein Android-Gerät gekauft haben und dann packen die das aus und es ist kein Play Store drauf, ja, Gmail gibt's nicht, oder die technische Seite ist so übel, dass es einfach nicht zu benutzen ist. Das ist eine wichtige Geschichte. Vor allem muss eben auch Google auf das Image achten, wenn eben diese Google-Dienste drauf sind, wie eben das Mail und Play Store, ja, da musst du ja auch gewährleisten, dass zumindest mal ein gewisser Prozentsatz an Programmen vom Play Store auch überhaupt laufen auf dem Gerät. Da muss eben geschaut werden, dass das Gerät überhaupt noch fähig ist, die aktuellen Google-Dienste richtig zu verarbeiten. Ja. Und deswegen halte ich das schon für korrekt. Ja, ob die Kartellwächter in Europa das natürlich so sehen, das wird hier auch zu Recht natürlich angesprochen in dem Google Watch Blog. Ja. Das dürfte wieder auf einem anderen Blatt stehen, aber ich meine, Google kann eh machen, was sie wollen. Die werden sowieso immer von der EU kritisiert und unter Druck gesetzt und bedroht und erpresst von anderen Firmen mit Gesetzen, ja, und so weiter. Also egal, also was Google macht, die können es nie allen recht machen. Naja. Ja, nicht allen recht gemacht hat es vielleicht auch Gameloft, ist es glaube ich, mit der Weiterführung der Asphalt-Serie, aber einige andere dürften es als Nonplusultra bestes Autorennen-Action-Game überhaupt sehen, ja. Asphalt oder Asphalt Overdrive ist jetzt im Play Store vorhanden und ja, wie soll ich das ausdrücken am besten? Fantasy Autorennspiel, naja, möglicherweise. Es ist also kein Standard-Autorennspiel, das sich Simulation schimpfen kann, ja, aber es hat viele Autos zum Auswahl, 30 Stück, ja, mit voller Lizenz, ja, also man kann einen Lamborghini Countach absolut vom Ferrari Testarossa unterscheiden, ja, und auch der DeLorean, ja, aus Zurück in die Zukunft ist beispielsweise drin. Ja, das ist sehr schön. Das Edelstahl-Auto. Das ist also wie erwartet, ja. Was nicht wie erwartet ist bei der Asphaltreihe, ist, dass man jetzt zum Beispiel auch der Polizei entkommen muss, ja, oder Bosse besiegen muss, ja, Autorennbosses. Und haltet euch fest, Stunts machen kann mit dem Auto. Ja, also richtig Stunts, also dreht sich das Auto so in der Luft, ja, aber also physikalisch vollkommen unmöglich. Also das Auto springt, ja, ganz normale Rampe, dann kann man irgendwelche Bewegungen machen, dann dreht sich das so in der Luft, ja, und also will fast schon sagen, so wie wie bei SSX Tricky, ja, SSX Tricky oder bei Riptide, ja. Genau, Riptide GP. Wo man dann auch mit dem Wasserschlitten da, ja, zack, und kann dann sich in der Luft drehen und so, wie das physikalisch funktionieren soll, das weiß kein Mensch. Aber es sieht genial aus beim Spielen, es gibt Action, ja, und ja, es ist auf jeden Fall technisch ein Feuerwerk, irre Effekte, ja, Partikeleffekte, Lichteffekte ohne Ende, alles in Echtzeit berechnet. Entsprechend braucht ihr auch ein bisschen Power für das Gerät, ja. Und das Spiel ist kostenlos und natürlich wisst ihr bei Gameloft, ja, dass das heißt In-App Purchases. Ja. Ja. Wie auch immer. Lasst euch durch die Downloadgröße mit 27 Megabyte nicht täuschen, da wird noch etliches, ja, ein paar hundert Megabyte werden dann also noch runtergeladen nach dem Kauf, nach der Installation. Also braucht ihr auch ein bisschen Platz auf dem Gerät, ja, ich würde so ein Gigabyte empfehlen etwa. Und ja, dann habt ihr ein richtig geniales Fantasy-Auto-Rennspiel. Ich habe momentan so viele Games drauf, dass ich habe es noch nicht jetzt ausführlich gespielt, aber auf jeden Fall, das, was ich gesehen habe, ist eigentlich phänomenal. Nur die Art, wie es umgesetzt ist, dürfte halt nicht jedem schmecken. Also richtige Autorennen-Simulationsfans, die können es gleich sein lassen. Das ist so realistisch, das Autorennspiel, wie ja, was weiß ich, wie GTA, ja. Ja, sehen. Gut, Humble Mobile Bundle 8. Ja. Das ist für euer Android bereit. Ja, ihr könnt wieder sehr schöne Games holen. Ich mach's diesmal ein bisschen schnell, weil kommt gleich noch was anderes dazu. Tentacle Wars gibt's zu in diesem Paket, ja, das ist so ein Partikel-Shooter wieder, ja, das ist ja mittlerweile häufig der Fall. Doodle God Premium, das ist ein richtig schönes, geniales Spiel, das seid ihr ziemlich frei, könnt quasi Gott spielen, aber natürlich hat das alles auch seinen Preis, ja. Allerdings hier nicht in Form von Geld, sondern in Form von Sachen, die ihr hier dann machen müsst, ja, um eure Fähigkeiten zu erweitern. Und dann eben hier alles ja, in Chaos zu stürzen oder eben ganz ordentlich zu machen. Ne? Doodle Devil Premium, ja, auch das ist so eine Sache, im Prinzip ja, wie das Doodle God, bloß halt, ja, mal andersrum. Ja, also da geht es hauptsächlich darum, dass ihr alles platt macht. Ja? Und so auch, vielleicht auch mal ganz erfrischend. Ne? Dann Wave. Das ist so, ja, beschrieben wird es als hektisch, extrem süchtig machend, Rennen und Tumult, ja. Und ich glaube, das bringt es eigentlich schon ganz gut so auf den Punkt, ja. Das ist so ein Spiel, dass ihr, wenn ihr vielleicht irgendwelche Schwierigkeiten habt, euch schlecht wird, wenn ihr öfters mal beim Spielen, ja, übel wird, dann solltet ihr vielleicht sowas einfach gar nicht erst installieren, weil das Teil dreht sich, das macht einen wahnsinnig, die Musik ist irre und also ich glaube, nach 10 Minuten würde ich mich übergeben. Aber dennoch hat es natürlich seinen Reiz. Ja, vielleicht, wie lange kann man durchhalten, ohne aufs Klo rennen zu müssen? Ja, naja. Little Big Adventure, ein Remake, wenn der Name noch was sagt. Mir hat es jedenfalls kurz Bing Bing gemacht im Kopf, aber ich konnte es trotzdem nicht ganz zuordnen. Little Big Adventure ist ein Action-Adventure-RPG, das ursprünglich für den PC rauskam, 1994. Genau, ein Klassiker sozusagen also. Ja, und entsprechend gut umgesetzt ist für dann das Handy oder Tablet. Tower Madness 2 gibt's auch noch. Was könnte auch das andere sein bei dem Namen? Ein Tower Defense Game. Allerdings ganz gut gemacht. Nicht die billige, üble, ja, billig-üblichen Abklatsch, ja. Wer mehr als im Durchschnitt 3,79 zahlt, bekommt eben diese Little Big Adventure Tower Madness und noch weitere Spiele, die jetzt noch nicht feststehen, die aber noch angekündigt werden. Ja, also kauft sozusagen ein bisschen Katze im Sack, aber von dem, was man hier schon bekommt, das ist ja schon mal okay, ja. Und wer mehr als $5 zahlt, der bekommt auch Epoch 2 noch mit oben drauf. Das ist aber nicht das einzige Bundle von Humble Bundle, das es gibt, nämlich ebenfalls für PC und Android. Ja, gibt es noch ein anderes Bundle mit noch mehr Games. Thomas Was Alone ist eines davon. Ja, Bridge Constructor Playground, Cube Man und Cube Man 2. Sehr schön gemacht, finde ich. Surgeon Simulator, wo ja auch mal die Eingeweide von Patienten rausrobben könnt. Nein, um Himmels Willen. Das ist kein Spiel für mich. Ja. Und Anomaly Defenders. Ja. Ist dabei. Diese beiden Spiele gibt's, also Surgeon Simulator und Anomaly Defenders für $11 oder mehr. Wer mehr als den Durchschnitt, momentan bei $6.16 bezahlt, er kriegt noch Small World 2 dazu, Blackwell 1 Legacy, Blackwell 2 Unbound, Blackwell 3 Convergence und noch mehr Spiele, die eben auch noch nicht angekündigt sind. Also auch da wird's noch interessant werden. Genau, also Humble Bundle jetzt wieder richtig zugeschlagen hier diese Woche. Interessant auf jeden Fall für die Fans der absolut DRM-freien Spiele, ja, und die auch ohne In-App-Purchases auskommen. Ja? Oh, cool. Ja. System Upgrades. Ein leidiges Thema. Da werde ich regelmäßig richtig wütend. Ja. Wenn ich das so, wenn ich darüber so spreche, diese Releases in Teilen, ja, und so, da haben wir schon oftmals auch in der Community drüber gesprochen. So eine große Firma wie Google, ja, es sind sehr viele Geräte, sollte aber fähig sein, die Updates anzubieten, und zwar für alle, ja, und nicht erst manchmal Wochen, Monate später manchmal für den einen als für den anderen. Es ist unfair, es ist gemein, ja, und deswegen bezeichnet hier Android Central diese Ankündigungsstrategien, ja, und diese Auslieferungsstrategien von den Updates auch als Trollout. Richtig so, ja. Spielt mit unseren Empfindungen, mit unseren Emotionen, ja, und mit unserer Geduld vor allem. Es mag zwar von der Firmenpolitik her so richtig sein, aber schön ist es nicht. Und natürlich geht auch das Zittern wieder los. Ja. Wer kriegt das Android L, wer nicht? Ich habe ja gelesen, dass das Nexus 4 Android L auch bekommen soll. Das wäre schön, aber ganz sicher ist es noch nicht, weil das basiert nur auf einer Vermutung, weil das eben für das AOS P zur Verfügung stehen wird für das Nexus 4. Ob es eine offizielle Version gibt mit einem Update, OTA, das wird sich allerdings noch zeigen. Da kann man noch nichts dagegen sagen. Wäre eine Neuheit, ja, denn bisher war es immer so in dem Rhythmus, dass jetzt eben das Nexus 4 quasi abgeschrieben ist und nur noch das Nexus 5 dann das neue System geben bekommen wird. Ja. Also auch da dürfen wir gespannt sein, wie das entwickeln, aber gespannt sein ist eben für die einen zwar vielleicht schön, ja, für die anderen ist es einfach nur eine nervliche Belastung, ja, das nervt einfach nur. Ja. Vor allem die ganzen die jetzt eben ein Handy haben von einem Drittanbieter, also das heißt Drittanbieter, also das heißt kein Nexus-Gerät, die für die stellt sich natürlich die bange Frage, wird mein Gerät jemals Android L bekommen oder nicht? Ja, viel Geräte wurden von den Firmen noch gar nicht so zugesagt, ja, sondern eben, es steht alles noch auf Messerschneide bei den meisten Firmen. Und das ist natürlich sehr, sehr ärgerlich. Also jedes Jahr wieder, manchmal sogar zweimal im Jahr, wo wir dann jammern drüber mit den Updates. Aber ich finde, man kann auch durchaus zu Recht jammern, denn dass es anders geht, zeigt eben auch eine andere Firma. Ja? Ja, die haben weniger Modelle zu berücksichtigen und ja, die Updates werden länger angeboten für die Geräte, aber wenn auch nicht immer komplett. Und das sollte man doch vielleicht auch machen. Das ist zwar auch da ärgerlich, also das sind für mich auch Schein-Updates teilweise. Ja, wenn wichtige Funktionen einfach fehlen, dann ist es einfach nur ein Pflege-Update, aber kein richtiges System-Update mehr. Aber dennoch sage ich mal besser, als wenn man das Gefühl hat, mit seinem alten Dreck, ja, so fühlt sich das dann nämlich an, im Stich gelassen zu werden. Das ist nicht schön. Ja. Auf der anderen Seite wird es auch wieder, wie immer, den Mainstream kaum berühren, denn die meisten Leute hassen Updates. Ihr werdet es kaum glauben, die hassen Updates. Die werden wahnsinnig, wenn was anderes ist. Und da muss man auch die andere Seite sehen. Stellt euch mal vor, Tante Anna, die jetzt gerade zurechtgekommen ist mit den Grundfunktionen bei ihrem Android 4.4.2, ja, die kriegt das Android L-Update auf dem Nexus, ja, und schaltet dann das Gerät ein, das sieht alles anders aus. Das ist wirklich ein Problem, ja, dann geht's rund. Die Leute können da teilweise ihre Geräte nicht mehr richtig bedienen, alles. Das ist zwar ein Extrembeispiel, aber viele Leute haben eben eine Abneigung gegen Veränderungen, während wir natürlich die Fans da ja drauf erpicht sind, oh genial, guck mal, wie das neu aussieht, Wahnsinn, cool, neue Funktionen, irre. Das sagen die anderen Leute, oh nein, jetzt muss ich mich wieder umstellen, ach, was soll denn das, nutze ich denn, ach, hör doch auf. So ist das. Verschiedene Anforderungen sind halt auch ein Motor für Vielfältigkeit. Ja. So ist das. Pocket Casts hat einen Webservice jetzt gestartet, ja, für die, ich muss jetzt gerade mal die Seite aufrufen, ich habe eben hier den Link falsch gesetzt, glaube ich, hier. Ja, genau. Also gibt es eine Beta-Version für die Web-Oberfläche von Pocket Casts. Damit ist es dann letztendlich möglich, dass man seine Podcasts, die man eben mit der App Pocket Casts schon die ganze Zeit über die Geräte hinweg synken kann. So dass man zum Beispiel, wenn man ein Tablet das hört, dass man dann weiterhören kann am Handy ohne Probleme, dass man das eben auch synkt mit einer Web-Oberfläche, damit man das am Computer auch hören kann. Ja. Und das dann aber auch gesynkt wird an das Tablet beispielsweise oder an das Handy, so dass man dann einfach übergreifend sozusagen der Computer als mit eingebundenes Gerät jetzt neu mit drin ist. Das alles hört sich super genial an, ja, aber Leute, einen kleinen Haken hat's. Das ist ein kostenpflichtiger Dienst und das kann ich nicht verstehen. Also so ein Dienst, das ist jetzt kein Dienst, wo man wirklich 9,95 ausgeben wird dafür. Das kann ich gar nicht so nachvollziehen. Man kann das mal 7 Tage ausprobieren, ja. 7 Tage gibt's ein kostenloses Limit, wo man also vollen Zugriff bekommen kann. Dann, ja, muss man zahlen, wenn man das weiter haben will. Ja. Paid Version dann. Also, ich, wie gesagt, ich kann immer verstehen, wenn die Firmen Geld verdienen wollen. Das ist natürlich ihre Aufgabe, das ist ja wohl logisch, ja. Von daher denke ich mal, ist es auch soweit okay. Ja. Aber was ich nicht okay finde, also hier, wenn ich hier Pocket Casts Web $10.80 ja, als Dienst, wo man eigentlich sagt, ja, Moment mal, dieser Dienst, der muss eigentlich kostenlos sein, weil das heutzutage normal ist. Ich meine, man muss sich vorstellen, man geht zum News-Service, ja, wie, was weiß ich, die ganzen Apps, wo es da gibt, und man will das im Internet lesen, dann muss man dafür Geld zahlen. Also es tut mir wirklich leid, aber das kann ich so nicht nachvollziehen. Der Preis ist zu hoch, $2-3 wären vielleicht noch okay gewesen, aber... Nein, ich mag Pocket Casts, ist auch mein bevorzugter Client und ich würde ihn auch weiter nutzen, aber diese WebSync, ist mir zu wenig Leistung, die ich dafür bekomme, weil hier nebendran steht mein Tablet am Computer, dann kann ich auch das Tablet anschalten, ja, das kann ich genauso an die Anlage anschließen, alles Mögliche. Dann brauche ich da nicht Geld dafür zu bezahlen, dass ich mir dasselbe anhören kann auf dem Computer. Ja, und wenn ich das wirklich machen will, dann, das mit dem Sync ist zwar auch eine schöne Sache, aber die Podcasts kann ich mir auch kostenlos anhören, im Computer natürlich, nur halt nicht gesynkt. Dann muss ich halt auf die entsprechende Stelle vorspulen dort. Also, die Idee ist gut, der Service ist auch cool, aber der Preis, der dafür gehandelt wird, oder dass überhaupt ein Preis gehandelt wird dafür, ist mir unverständlich. Die Version Pocket Cast, die Vollversion kostet ja schon mal Geld im App Store und dann sollte das auch eigentlich mit da drin enthalten sein. Das halte ich einfach heute für Standard, dass es nun mal so ist. Tut mir furchtbar leid, aber da muss schon mehr geboten werden, damit man da so viel Geld abziehen kann dafür. Twitch beispielsweise bietet die App auch kostenlos an, um alle Videos auf der Plattform auch unterwegs auf Tablets und Handys anzuschauen. Twitch ist ja eine Gaming-Video-Plattform sozusagen, wo die ganzen privaten und auch mehr oder minder professionellen Tester ihre Videos hochladen, um dann eben teilweise lustige Games da zu zeigen, ja. Also, ich gucke zwar jetzt auf YouTube, ja, das Let's Play beispielsweise, also die GTA, Video-Gaming-Videos, die sind so genial, ja, wenn die da zu 6-7 als manchmal hier ein Spiel zocken, dieses GTA zocken und dann die verrücktesten Sachen machen, ich lache mich da immer halb kaputt. Sowas findet man eben zuhauf auf Twitch. Lustige Sachen, auch seriöse Tests und deswegen gut, dass es jetzt auch für eine neue Version auf die ganzen Geräte hier gebracht hat. Auch ein Chromecast Support ist natürlich jetzt drin vorhanden, ich hatte das schon mal angesprochen, obwohl Twitch ja von Amazon gekauft wurde, ist jetzt eben auch Chromecast Support drin. Die App ist kostenlos auch und hat auch gute Bewertungen bekommen. 4,4 für so eine App ist schon ziemlich cool. Und deswegen auch auf jeden Fall mal eine Empfehlung wert für die Videospielfans, die ja sogar unterwegs nicht aushalten, Videos über Spiele zu sehen. Ja. Ja, so, ich komme mal zu der Community. Ist eigentlich nicht viel los gewesen. Ich habe sogar, wie gesagt, müssen selbst auf Google Plus mal rumsuchen und habe dann schön auch verlinkten Artikel gefunden. Der exemplarisch jetzt stellvertretend ist für die vielen Nachrichten, die ich gefunden habe hier auf Google Plus deswegen. Und zwar, die Amazon Fire TV Boxen werden jetzt ausgeliefert. Geht relativ schnell sogar schon. Also die Meldungen haben sich da ruckzuck gehäuft. Weitere werden erwartet. Die kleinen Amazon Fire TV Boxen erfreuten sich ja großer Beliebtheit wegen dem super Preis für die Prime-Kunden. Kurzzeitig 49 Euro. Wahnsinn, habe ich auch bestellt. Meine wird übrigens noch etwas dauern. Also im November wird es wahrscheinlich auch nichts mehr werden. Voraussichtlicher Termin. Also das ist schon schade. Aber tja, wer zu spät kommt, dann bestraft das Leben, heißt es immer. Und auch Amazon ist da keine Ausnahme. Die bestrafen einem auch, wenn man zu spät bestellt. Was doppelt ärgerlich ist, denn bei Saturn und Mediamarkt liegen die Teile teilweise rum. Ja, also es gibt welche zu kaufen, wenn ihr bereit seid, 99 Euro dafür zu bezahlen, ja, was ihr auch müsst, wenn ihr jetzt noch keins bestellt habt und eins wollt, ja, also so braucht ihr nicht lange zu überlegen, könnt ihr die dort holen. Gemein ist es ja, dass Mediamarkt und Saturn die überhaupt bekommen hat, wo es doch so viele Vorbestellungen gegeben hat von normalen Kunden, von Amazon-Kunden. Das finde ich schon ein bisschen gemein und auch ganz unverständlich. Ich finde, hier hätten zuerst die Prime-Kunden bedient werden müssen, bevor der Handel welche bekommt. Dass die jetzt im Handel rumliegen und die Prime-Kunden keine bekommen oder Ewigkeiten noch dauert bis dorthin, das ist meiner Meinung nach nicht schön. Und ich werde mal überlegen, ob ich da mal eine kleine Mail an Amazon schreibe. Deswegen, ja, vielleicht kriegst du dann früher. Das finde ich also, wie gesagt, nicht ganz korrekt. Also gerade hier die großen Ketten, die sollten da erstmal, wenn nicht genug Stückzahlen vorhanden sind, eben vor der oder nach der Kundschaft von Amazon kommen. Nicht vorher, wenn das schon ein Amazon-Gerät ist. Ja. So geht's ja eigentlich nicht. Da bin ich ein bisschen enttäuscht. Nun ja, ich werde also, wie gesagt, mich an Amazon deswegen wenden und werde euch auf dem Laufenden halten, was dann dabei herausgekommen ist. So, dann komme ich mal zur App der Woche. Was ganz Besonderes ist das, hab's eben schon angesprochen, die App gibt's noch gar nicht, Leute. Ja, ihr könnt euch aber für einen Beta-Test anmelden und dann bekommt ihr diese App hoffentlich auch irgendwann mal früher, ja, als die anderen. Da haben wir schon wieder das Thema. Was ist dann das so Besonderes, dass ich hier eine App, die es noch gar nicht gibt, als App der Woche mache? Ich kann es euch sagen. In dieser App müsst ihr Spiele oder Programme programmieren. Ihr habt es richtig gehört. Richtig programmieren. In der Programmiersprache H, also H. Ja. In der Tat. Und dieses könnt ihr dann auch in einem Modi, das wird noch aktiviert, ja, dann vergleichen mit den Programmen von anderen Leuten und dann eben hier Punkte einheimsen, ja, und mit Ruhm euch bekleckern. Die beiden Modis, die es schon gibt, es gibt einmal einen Story-Modus, wo ihr in der Rolle eines Hackers, ja, Code-Probleme lösen muss. Ja, da ist die Aussprache entscheidend. Code-Probleme lösen muss, ja. um eben weiterzukommen und damit die Welt zu retten, ja. Und es gibt den Freestyle-Modus, wo ihr tatsächlich alle Freiheiten habt und ihr auch tatsächlich dann Games programmieren müsst in dieser Programmiersprache, ja, oder andere Programme und diese veröffentlichen in diesem innerhalb dieser App und auch Spiele von anderen Hackern, also von anderen Benutzern, die ebenfalls Spiele programmiert haben oder sonstige Programme, dass ihr die spielen könnt. Tatsächlich, das ist so. Und ich kann gar nicht sagen, wie genial ich die Idee finde. Ja, ist der Hammer. Ja, es ist kompliziert. Ja, vielleicht kommt einem Programmiererfahrung auch zugute. Aber Mann, wie genial ist das denn, ja? Quasi ein Spiel, in dem ihr selbst Spiele machen müsst und mit anderen vergleichen müsst oder könnt und den anderen ihre Spiele auch spielen könnt und die können eure Spiele spielen. Ja, wie hammerhart ist denn das? Das ist die beste Idee, die es seit langem gab bei einer App, ja. Absolut abgedreht. Ja, okay, was für Nerds und Developers, ja, aber ich bin des Wahnsinns. Das ist wahnsinnig genial, ja. Also ich habe mich natürlich gleich für die Beta angemeldet, das ist ja wohl logisch, und warte natürlich hier auf die Bestätigung. Das kann natürlich dauern, logischerweise. Ihr müsst euch, um an die Beta zu bekommen, müsst ihr euch in der Hacked Beta Community anmelden auf Google Plus. Ja? Und ja, wie gesagt, ich bin noch nicht freigeschaltet. Ansonsten könnt ihr auf die Seite www.hackedapp.com gehen. Das ist auch das, was ich verlinkt habe hier. und dort mal schon mit einem Video und einigen Screenshots ansehen, was euch da erwartet. Ja. Und wenn ihr die Hände über dem Kopf zusammenschlagt und sagt, das ist ja wirklich Code, dann sagt ihr, ja genau, ne, habe ich euch ja gesagt. Also das ist richtig Programmieren, viel Spaß, ne? Die Programmiersprache H sagt mir zwar auch überhaupt nichts, aber ich denke, schon allein hier diese Aussichten dann mit anderen um die Wette zu coden, ja, das wird also durchaus hier genug Motivation sein für mich, diese Programmiersprache zu erlernen. Sieht auch nicht ganz so kompliziert aus. Und natürlich gibt's da auch Einschränkungen, ganz klar. Aber trotzdem, wie genial ist das denn, ne? Irre. Und als das genug ist, könnt ihr noch angeben auf Twitter. Damit aus der App heraus könnt ihr das natürlich auch tweeten. Ne? Hier, guck mal, mein neues geniales Programm. Yeah. Hammer. Also, App der Woche, Hacked App. Ja, Hacked App Beta. Damit, Leute, sind wir am Ende vom Uncast. Und wie immer, wenn ihr Fragen habt, Anregungen, Infos, her damit. Google Plus Community Uncast. Ja, Google Plus gibt's noch, Leute. Die Community gibt's auch noch. Weißt du, was los ist momentan? Bin ich irgendwie von Google runtergestuft worden? Dass die Community irgendwie die Nachricht nicht mehr raushaut an die Leute, die der Community folgen. Ich weiß nicht, das ist ja schon mal passiert mit Spam-Krams, ja, wo Leute, die hier eine Mail geschrieben, die einen Eintrag gemacht haben, auf einmal als Spam markiert wurden. Das habe ich dann abgeschaltet. Naja, egal. Auf jeden Fall, geht auf die Community, ja, plus one die Community, ja, macht die mal ein bisschen bekannt. Vielleicht wird es dann wieder bei Google höher eingestuft, ich weiß ja nicht, woran es liegt. Oder ihr schreibt mir eine Mail, ryno@zenetcast.com, rio@zenetcast.com. Den GBG-Key für die Mail zu schreiben, wenn ihr die verschlüsseln wollt, findet ihr auf antcast.zenetcast.com, antcast.zenetcast.com. Ja, und wie immer dran denken, ja, thenetcasts.com mit S hinten, sonst landet ihr irgendwo anders. Und damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und bis nächste Woche. Tschüss! World.